Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmexe Podcast. Glücklicherweise haben wir alle innerhalb von einer Woche Star Wars Rogue One gesehen. Stefan und ich sogar schon am Premierentag bzw. zur Mitternachtspremiere und Tim auch am letzten Samstag. Ja, aber ich habe ihn jetzt schon dreimal gesehen. Okay. Und genau, damit das Ganze euch auch noch zeitnah präsentiert wird, der Podcast, haben wir gedacht, wir nehmen auch so bald wie möglich auf, um unsere Eindrücke ein bisschen euch zu schildern und vielleicht so ein bisschen auszuloten, was uns allen gut gefallen hat und was uns allen komplett missfallen hat, weil ich glaube, es gab wirklich einige Punkte, über die man streiten kann oder die so ein bisschen unangenehm aufgestoßen sind. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass wir alle gar nicht mal so einer unterschiedlichen Meinung sind, was das Thema angeht. Das kann gut sein. Ich glaube, Das deckt sich alles ziemlich. Wir können ja nochmal vorab sagen, oder ich kann ja nochmal vorab sagen, zu uns dreien. Also ich bin kein Star Wars Fan, nie gewesen. Also wer ein bisschen unseren anderen Podcast gehört hat, weiß das auch. Ich habe dem aber trotzdem wie sagt man, interessiert entgegengesehen, beziehungsweise den siebten Teil fand ich auch relativ stark, habe mich auf diesen auch gefreut, nachdem ich den Trailer gesehen hatte vor ein paar Monaten, habe mich auf diesen sogar mehr gefreut als auf Episode 7, was den meisten ja wahrscheinlich nicht so ging. Ja, und du, Tim, bist wahrscheinlich der von uns dreien der größte Star Wars Fan. Das ist, das würde ich so unterschreiben, doch, Star Wars ist mein Leben. Es ist meine Kindheit, ich kenne es auswendig. Außer, um ehrlich zu sein, Star Wars Rebels. Das ist die eine Sache, die ich immer nicht angefasst habe. Und die ist sogar wichtig für Rogue One tatsächlich, aber dazu kommen wir gleich. Ja. Ja, finde Star Wars ganz nett, aber ist jetzt nicht mein Leben. Ist mehr, sind ganz gute Filme, wobei ich 7 sogar am besten fand. Weil mir da einfach die Nostalgie fehlt für die alten Dinge. Und ich habe mich eigentlich nicht so sehr auf Rogue One gefreut. War mehr das Interesse, was sie daraus machen werden, als dass ich jetzt dann einen Film erwartet habe, der mir super gefallen würde. Okay. Und ist eigentlich genau das geworden, was ich dann am Ende erwartet habe. Jo, ich muss jetzt noch mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Stefan, hörst du ihn irgendwie? Das ist relativ leise, ne? Okay, gut, wo fangen wir denn da an am besten? Also ich würde vielleicht sagen, dass wir nur die ersten 5 Minuten oder 3 Minuten spoilerfrei kurz was sagen zu dem Film. Ja. Oder überhaupt nicht. Ja, doch. Wir können ja erstmal durch die Runde sagen, wie wir den Film finden. Ja, also ich kann ja mal anfangen und sagen, dass der Film, also ich kann ja mal schauen oder sagen, ob er sich mit meinen Erwartungen aus dem Trailer gedeckt hat. Ich bin davon ausgegangen, dass er von den Charakteren und vom Inhalt doch noch ein bisschen stärker sein wird, als es jetzt am Ende der Fall war. Und dass nicht so sehr der Fokus auf Schlachten und gute Bilder gelegt wird, auch wenn die, wie gesagt, hervorragend waren und die das Ganze ja so ein bisschen wettgemacht haben. Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob man es hätte erahnen können aus dem Trailer, aber da haben sie es ja, ich finde, den Trailer haben sie wirklich gut zusammengeschnitten, weil den fand ich an vielen Stellen, allein diese, ich weiß nicht, wie lange der geht, 1,5 Minuten, atmosphärischer als die meisten Szenen im Film. Ja. Einfach weil teilweise Charaktere wie Forrest Whitaker im Film überhaupt keine Rolle so richtig gespielt haben und im Trailer passte er aber und da wirkte es auch so, haben sie es ja so geschnitten, als würde er interagieren so richtig mit den Rebellen und dadurch ist eine viel interessantere Dynamik in die ganze Sache reingekommen und so im Film wirkte er dann ein bisschen verbraten beziehungsweise komplett überflüssig schon fast. War ja bei einigen Charakteren so. So viel erstmal. Okay, du Stefan oder ich? Ja, ich kann ja, also meins deckt sich eigentlich auch mit Jonas Meinung, dass, also was mir überhaupt nicht gefallen hat, waren die Charaktere. Die fand ich, ich weiß nicht, die waren nicht unsympathisch, beziehungsweise die waren mir einfach völlig egal. Sie haben einen nicht interessiert. Genau, also jeder von denen. Ja. Außer vielleicht der Roboter, aber es kann auch nicht, also wenn der Roboter schon der sympathischste ist von so einer ganzen Gruppe, das ist auch nicht ein gutes Zeichen. Das stimmt. Ansonsten war auch also die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde, keine Ahnung. Also sobald sie halt auf dem Planeten sind mit den Palmen, da muss man nicht drüber streiten, das ist halt krass alles. Das hat mir richtig gut gefallen. Wobei es da auch wieder einige Momente gab, wo ich dachte, ja, das ist jetzt zu viel des Guten. Aber das, da kommen wir dann im Spoilerbereich wahrscheinlich drauf. Und alles, was davor war, war irgendwie, ja, ich, das ist so Aufbau darauf, was mir viel zu langsam ging und nicht wirklich spannend war. Besonders die Geschichte mit Forrest Whitaker, das hätte man sich eigentlich fast sogar schenken können. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das überhaupt wichtig war für die Handlung, außer dass man... Naja, also dazu, das ist nämlich genau die Sache aus Star Wars Rebels quasi, die ich jetzt... Red erstmal fertig und wenn ich meine Meinung sage, können wir einfach gleich in den Spoiler-Bereich gehen und dann werde ich es erklären. Also meiner Meinung nach war das halt irgendeine Geschichte, die vielleicht ganz interessant gewesen wäre, sie zu sehen, aber sie wurde halt immer nur erwähnt. Was hat mir noch nicht gefallen? Ach so, die ganze Geschichte um Mads Mikkelsen. Das fand ich wirklich nicht gut. Aber ansonsten war es halt wieder tricktechnisch und so, war es natürlich perfekt. Ja. Alright. Also ich schließe mich da eigentlich komplett an. Ich fand alle guten Figuren, also wirklich durch die Bank, alle, fand ich vollkommen uninteressant. Ob es jetzt Jyn Erso war oder diese gesamte glorreichen 7-Truppe mehr oder weniger, die da irgendwie zusammengewürfelt ist. Die waren mir alle egal. Und ich fange jetzt an zu spoilern. Ja, weil ansonsten kann ich meine Meinung nicht irgendwie ganz äußern. Deswegen, ich fange jetzt an zu spoilern offiziell. Wenn auch am Ende ja alle halt sterben, ist es mir komplett egal. Also das hat mich auch nicht berührt oder sowas. Das war einfach, ja, einer weniger, noch einer weniger, okay, alles gut. Die gesamte erste Stunde ist halt echt so eine 5 bis 6 von 10 vielleicht. So, also würde ich jetzt einfach mal so über den Daumen gepeilt sagen. Ja. Die zweite Hälfte ist überragend bis zum geht nicht mehr. Aber das ist wirklich, ich kann mich jetzt nicht an einen Film erinnern, der handwerklich perfekter war als die zweite Stunde von Rogue One. Also vielleicht The Neon Demon kommt so handwerklich in die Richtung, aber ansonsten, das ist Top-Notch-Level und zersägt alles, was es in diesem Jahr bisher gab. So, die ganze letzte Stunde. Ich bin der Meinung, dass der Forrest Whitaker, das hätten sie sein lassen sollen, der war komplett drüber, der war so überstilisiert, der war so, also wenn er zum 10. Mal seine Sätze da irgendwie rausstöhnt, weil er keine Luft mehr kriegt, das ist mir fast schon auf die Nerven gegangen, bin ich ganz ehrlich. Und den Charakter, den Forrest Whitaker spielt, ne, also Saw Gerrera, das ist eine Figur, die ganz bekannt ist aus der Trickserie Star Wars Rebels. Und es war quasi Fanservice, ihn da reinzupacken. Also darum bestand so ein gewisser Hype bei so den, weiß ich jetzt nicht, also das ist ein bisschen Klischee vielleicht, aber so bei den 15-, 16-jährigen Kindern, die halt Star Wars Rebels-Fans sind, die haben sich krass darüber gefreut. Und für uns wirkt der halt vollkommen fremd, weil ich gehe mal davon aus, dass keiner von Star Wars Rebels guckt. Nee, ist das richtig? Ja. Und den fand ich vollkommen drüber. Ich fand das, wie heißt die Schauspielerin von Jyn Erso nochmal? Felicity Jones. Danke, ich fand das Felicity Jones auch, ich weiß nicht, was die Leute an ihr finden. Ich finde, also überall, wo ich die gesehen habe, bisher fand ich die nicht toll. Auch ihren, der, mit dem sie am Ende dann am Strand ist, der quasi der softe Han Solo-Abklatsch hoch 10, war auch super uninteressant. Ich fand Don Yen auch nicht passend. So, ja. Kann mir auch jeder Don sagen, Yen, was er will. So, ich weiß nicht, was Don Yen da gesucht hat irgendwie. Ja, es wirkte ein bisschen unpassend dadurch, dass er halt schon so ein bisschen an Ip Man angelegt war, ne? Beziehungsweise er war halt so ein Krieger, so ein stiller Krieger. Und dadurch, sehe ich natürlich trotzdem gerne, also aber ich fragt fand man die, sich, ich wirkte ich, vielleicht ein bisschen fremd. Ich fand die Idee gut, aber ich finde, es war deplatziert irgendwie. Es war so, es hat sich ja, irgendwie wie so ein Fremdkörper angewirkt. Ich fand aber, und das muss ich ganz klar sagen, ich fand alles, was auf der imperialen Seite abgespielt hat, also alles, was da passiert ist, fand ich richtig gut. Also ich fand, dass Ben Mendelsohn der einzige war aus diesem gesamten Cast, der richtig gut war. Also der mich auch interessiert hat, der auch gut gespielt hat. Und ich meinte ja schon von Anfang an, ich glaube, das habe ich auch in alten Podcasts irgendwie gesagt, dass er ist ja, also ich habe ihn in Bloodline das erste Mal wahrgenommen, das erste Mal gesehen habe ich ihn, glaube ich, in diesem Film mit Brad Pitt, wo Brad Pitt einen Auftragskiller spielt. Wie heißt der nochmal? Egal. Ah, und jeweils Ben Mendelsohn als Director Krennic fand ich super cool und auch nice. Ich fand auch krass, was sie mit Tarkin quasi gemacht haben. Klar, sie haben das klug gemacht. Also er ist oft im Dunkeln, er ist oft mal in der Unschärfe, mit dem Rücken zur Kamera und so weiter und so fort. Da verspielt sich das sehr. Keine Frage. Man konnte sofort sehen, dass es animiert war. Natürlich weiß man das ja auch, weil er offensichtlich natürlich tot ist. Aber es war nichtsdestotrotz krass, dass sie diesen Schritt gemacht haben. Und es ist auf jeden Fall das Höchste, was du heute schaffen kannst. Also das, was sie da gemacht haben. Hm. Aber wirklich, also alle Sachen auf der imperialen Seite, wo sie denn Jedi in die Luft jagen quasi und du siehst es von da oben und diese ganzen Machtspiele zwischen halt Tarkin und Krennic, supergeil, weil, keine Ahnung, der Film fängt ja an und das heißt ja, es ist Krennics Todesstern. Du denkst dir so, hä, was, also, wie, weil du weißt aus Star Wars 4, dass Krennic ist da nirgendwo, taucht da nirgendwo auf und der ist unter dem Befehl von Tarkin und ja, alles denn mit Vader ist eine Erfüllung meiner Träume und ich würde fast behaupten, dass die letzte Szene, ich glaube, das ist die beste Star Wars Szene, die ich gesehen habe seit The Empire Strikes Back. Wirklich. Also die letzten 3 bis 4 Minuten des Films, die sind flawless. Die sind wirklich 10 von 10 und perfekter hätte man es nicht machen können. Mhm. Ja. Was passiert denn eigentlich nochmal, nachdem Darth Vader da am Ende so abgeht? Also an die Szene erinnere ich mich auch noch sehr gut. Die war ja auch wirklich schick. Wo sie es schaffen, quasi die Diskette dann in Sicherheit zu bringen. Genau. Mhm. Ach stimmt, man sieht nur noch Leia, wie sie sich umdreht. Ja, richtig, ja, genau. Ja, das alles. Genau, genau. Und dann startet er direkt Episode 4. Ja. Also, Rogue One endet ja quasi wirklich 2 Minuten vor Episode 4. So mehr oder weniger. Also man kann die Filme ja, ich glaube, man könnte Star Wars 4 einfach ranschneiden an das Ende von Rogue One und es wäre so gut wie ein flüssiger Übergang. Dann bin ich aber gespannt, was sie vorhaben bei den anderen beiden Spin-Offs, die ja auch noch kommen werden, ne? Oder zumindest eins. Ja, die spielen ja noch früher. Die spielen noch früher? Ja, die spielen ja egal wann. Also die würfeln sie ja irgendwo rein. Das muss jetzt nicht in Verbindung mit Rogue One funktionieren. Jetzt nochmal eine kurze Frage. Und zwar teilweise basiert oder zum größten Teil hilft mir da Star Wars, beziehungsweise die alte Trilogie basiert ja schon auf Romanen, oder kam die später die oder Romane gar nicht? Die kam später, okay. Ja. Das heißt, alles, was jetzt in Rogue One passiert ist, können auch eingefleischte Fans vorher nicht gewusst haben, wie es passiert? Wusste niemand. Okay. Das war nicht bekannt. Nachdem Disney gesagt hat, dass die neue Trilogie kommt, haben sie ja gesagt, all die Bücher, die geschrieben wurden, sind nicht mehr Kanon. Okay. Also alles, was jetzt gelten, nur noch die Filme nicht alle, und die Serien. Nicht alle, das stimmt. Ja, sie haben 2 oder 3 oder so, haben sie. Nee, auch ein paar mehr. Naja. Aber die meisten haben sie rausgeschmissen. Das heißt, wart ihr beide, ich sag mal, bis jetzt auf die letzten 2 Minuten davor, wart ihr überrascht oder hättet ihr damit gerechnet, dass sie diesen Schritt gehen, wirklich eigentlich alle Hauptcharaktere sterben zu lassen? Ich war zu keiner Sekunde überrascht in diesem Film. Okay. Es war von vorne bis hin genau das, was ich mir erwartet habe. Außer bis halt einige Szenen in der Schlacht. Okay. Bist du denn auch davon ausgegangen, Tim, dass die beiden Hauptcharaktere, sage ich jetzt mal, auch am Ende draufgehen? Naja. Und falls nicht, findest du das gut? Weil ich finde, das hat mir den Film sogar noch mal ein bisschen gerettet, dass die darauf gehen. Ja, also hätte ich jetzt einfach nur den Film gesehen, hätte es mich überhaupt nicht überrascht, dass die am Ende sterben. Es hat mich ein bisschen überrascht, weil ich gelesen habe, dass die Felicity Jones für 2 Star Wars Filme unterschrieben hat. Und deswegen habe ich eigentlich die ganze Zeit auf den Augenblick gewartet, wo sie quasi irgendwie noch gerettet wird, weil ich wusste, dass sie für 2 Filme unterschrieben hat. Hm. Aber ich gehe dann mal davon aus, dass der 2. Film dann eben mit Saw Gerrera sein wird, noch früher irgendwie. Und dass deswegen er auch drin ist, weil sie ihn reinpacken müssen, um ihn für den Film noch aufzubauen, wenn sie ihn machen und so weiter. Und ich gehe mal davon aus, deswegen. Okay. Ja. Ist es denn, meint ihr, das ist eine kluge Strategie, jetzt so viele Zeitsprünge zu machen? Also jetzt haben wir erst die Episoden 4 bis 6, dann 1 bis 3, dann kommt 7, dann kommt Rogue One wieder davor, ich hab dann auch, kommt ich hab auch, 8, der wieder danach, dann kommt wieder der davor. Ja, das ist auch ganz ehrlich, also für mich ist es gar kein Problem so. Für meinen Vater zum Beispiel, der jeden Star Wars im Kino gesehen hat, also der war mit 16 damals das Star Wars 4 im Kino und ist jetzt mit 56 wieder ins Kino, bloß halt mit dem 23-jährigen Sohn so. Und also für uns ist es natürlich kein Problem. Und ich letztens habe ich versucht, einer Freundin zu erklären, wie man Star Wars gucken muss und was wann spielt. Und die war komplett neben der Spur. Also die konnte mir überhaupt nicht folgen. Als ich meinte, ja, du guckst Episode 4, 5, 6. Das sind quasi die Filme, die jetzt zeitlich in der Mitte spielen. Die kamen aber zuerst raus, weil man das damals so gedreht hat. Dann guckst du Episode 1, 2, 3, die spielen zeitlich vor Episode 4, 5, 6, kam aber später raus, dann guckst du Star Wars 7, das ist der ganz neue, der spielt zeitlich vor den alten Filmen. Und dann guckst du Rogue One, der spielt zwischen 3 und 4, also quasi zwischen dem ältesten Film und dem neuesten der Prequel-Trilogie. Und ja, also wenn du das jemandem erzählst, der keine Ahnung von der Materie hat, der ist komplett lost. Der ist komplett lost. Ja, das meine ich. Aber gut, ich als Nicht-Star Wars-Fan, ich habe es ja auch relativ schnell gerafft, wie es funktioniert. Also ich glaube, nicht so kompliziert. Es ist irgendwo machbar. Ja, machbar ist es natürlich. Ich habe mich zum Beispiel unfassbar gefreut, dass sie Vaders Palast endlich eingebaut haben, weil das seit ewigen Filmen schon Diskussion war, wann sie den endlich mal reinsetzen. Also Vaders Palast, also ne, also das auf dem Lava-Planeten, also ich gehe mal davor, sie hat verstanden, dass es Mustafar ist, ne? Ja, das ist von Episode 3. Genau. Das weiß ich nicht, sowas, ja. Also quasi da, wo Anakin, als er den ersten Schritt zu Darth Vader gemacht hat, von Obi-Wan besiegt wird, ne, und ihm die Beine und so weiter abgetrennt werden, das ist genau auf diesem Planeten, wo der Palast von Darth Vader jetzt ist. Bloß da war damals nichts von ihm, also der wurde schon da hingebaut, halt aus logistischen Gründen. Genau. Und ich fand, also ich glaube in Star Wars, in The Empire Strikes Back, also in Star Wars 5, wollten sie den schon reinbauen. Also wollten sie diesen Palast haben auf dem Lava-Planeten, haben es aber nicht gemacht. In Star Wars 6 wollten sie es schon machen, haben es nicht gemacht. In Star Wars 7 wollten sie den auch erwähnen oder so und haben es nicht gemacht. Also das ist so eine ganz lange Überlegung, dieser Vaders Palast. Und dass er jetzt endlich drin war, fand ich super geil. Und vor allem, das meinte ich, glaube ich, auch schon von vornherein, Gareth Edwards hat mal wieder bewiesen, dass er nur eine einzige Sache kann. Und das ist nämlich inszenieren to the fullest. Und Charaktere kann der nicht. Das kann der einfach nicht. Das ist... Ich meine, du kannst dir Godzilla angucken von ihm, da ist es genau dasselbe. Also Godzilla ist ja fast deckungsgleich mit halt Rogue One. Godzilla ist ultra lame und alle Charaktere gehen dir komplett am Arsch vorbei, solange halt die Monster sich nicht clashen. Und sobald die Monster sich clashen oder irgendwas Wichtiges passiert, ist die Inszenierung eine 10 von 10 und es ist ultra krass. Und genauso ist Rogue One auch. Das ist auch, wenn Vader das erste Mal auftritt. Also wenn dieses Tor bei dem Palast sich öffnet und Krennic steht da. Und also allein diese Überlegung zu machen, zuerst nicht Vader irgendwie zu zeigen, sondern diesen riesigen Schatten, der dann hinter Krennic an der Wand ist, dadurch, dass das Tor aufgeht. So, das sind einfach alles so geile Ideen. Und da ist Gareth Edwards halt echt der absolute Shit. Und diesen langen Weg, den Vader auf ihm halt zu ihm halt hingeht, und langsam bildet sich der Imperial March in dem Soundtrack im Hintergrund durch. So, das ist alles ultra. Bloß wenn es halt dazu kommt, dass es um Charaktere geht, da versagt der halt echt sehr oft, leider. Das ist das Problem. Aber weiß man, ob er den nächsten auch wieder machen wird? Nee, ich denke mal nicht. Ich glaube auch Gareth Edwards ist verpflichtet für den nächsten Godzilla. Ja, den muss er eh machen. Weil ich nicht ganz blöd bin. Also ich glaube, es kann auch sein, dass er aufgrund von Rogue One da abgesprungen ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Auf jeden Fall wechseln die Regisseure eh komplett durch. Also 8 und 9 ist ja auch nicht J.J. Abrams. Ja gut, aber das heißt ja jetzt nicht, dass sie alles andere auch durchwechseln. Na, alles andere sind noch 2 Filme oder was? Na, es wird ja da nicht aufhören. Ja. Ja, naja, ach, ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht, dass sie es durchwechseln. Ich finde es ja auch mutig oder überhaupt die Idee, so komplette Szenarien abgeschlossen oder halbwegs abgeschlossen zu machen, beziehungsweise Charaktere, die im Großen und Ganzen dann nicht nochmal vorkommen. Mhm. Muss man ja auch nochmal machen. Dann können sie sich natürlich auch teilweise denken, wir brauchen die jetzt nicht 2 Stunden aufbauen, wenn sie danach nie wieder in einem Film auftauchen. Das ist keine, aber jeder Film, der für sich alleine steht. Das stimmt auch, ja. Und die kriegen das auch hin, dass die Charaktere einem irgendwie näher gehen. Ja. Das stimmt schon. Hattet ihr auch so bei vielen Dialogen das Gefühl, dass die an den Haaren herbeigezogen wirkten oder ein bisschen zu aufgesetzt, oder ihr euch gedacht habt, das muss jetzt nicht mehr sein? Also ich habe jetzt tatsächlich gar nichts mehr so konkret im Kopf. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass in der Endschlacht dann am Ende, wenn diese Daten hochtransferiert werden und dieses kleine, ich weiß nicht, was das für ein Wesen sein soll, was da die Befehle dann gibt. Ach so. Mit wem spricht sie denn? Ich weiß es nicht. Mit wem spricht es denn? Der spricht mit irgendwem, ist egal, und gibt dann die Befehle. Das wirkte alles so, ich weiß nicht, so simpel oft, die Dialoge. Und so. Ja, allgemein. Fand ich, also ja. Ich habe jetzt leider kein ganz konkretes Beispiel mehr. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht steigt ihr drauf ein und Tim haut jetzt raus, ja, den Dialog, den fand ich auch ganz, ganz furchtbar. Nee, also ich fand einige Dialoge nicht so toll, aber ich würde es echt wieder splitten auf Rebellenseite und auf imperiale Seite, ne? Also wirklich. Ja, jetzt, gut. Weil ich fand fast durch die Bank alle Dialoge auf imperialer Seite sehr, sehr gut. Also wenn Tarkin sich irgendwie mit Krennic unterhalten hat oder Krennic sich mit sonst wem, das war alles, finde ich, mega nice. Alles, was da auf Rebellenseite war, fand ich übertrieben nervig. Also wenn dann irgendwie Jyn Erso dasteht und erklärt, dass Rebellion aus Hoffnung besteht, dachte ich, ja. Ja, so war's richtig. Halt. Oder was ich ganz schlimm fand, und wirklich Fremdschämen schon fast ein bisschen, war der Monolog, den Mads Mikkelsen hat bei der Aufnahme, die sie sich anguckt. Ja. Wo er sagt so, ja, und also ich habe ihn den Film einmal auf Englisch und zweimal auf Deutsch gesehen. Der Schmerz, den ich jeden Tag spüre, dich nicht in meinen Arm zu halten, lässt es selbst jetzt noch schwierig werden für mich, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Da war ich echt so, meine Güte. Ja. Also, wir sind hier nicht bei Shakespeare, so jetzt kommen wir auf den Punkt. Und wenn dann Saw Gerrera da noch steht und sagt, save the rebellion, save the dream. Dann denkst du auch irgendwann, in dem Trailer kam das sehr, sehr schön, aber im Film war es einfach nur übertrieben nervig. Ganz genau. Und, Dankeschön für diese Beispiele. Wenn dann auch am Ende dann die Rebellion sich ja eigentlich dazu entscheidet, die Pläne nicht zu stehlen, aber dann Jyn halt doch gehen will und dann, ich habe seinen Namen jetzt schon wieder vergessen, steht dieser abgespackte Han Solo da mit den anderen Männern und sagt, ja, wir werden dir helfen. Ich weiß gar keinen Namen. Und, das war alles nicht toll. Ja, ich kann, ja, um auch nochmal auf die Dialoge einzugehen, was du gesagt hast mit der imperialen Seite, das kann ich auch so unterschreiben. Und auch einer, der das teilweise am besten rübergebracht habt, wie ihr auch schon gesagt habt und erwartet habt, als ihr allein schon den Trailer gesehen habt, weil ihr Bloodline mit ihm gesehen habt und den Schauspieler Mendelsohn und schon kanntet, muss ich auch sagen, dass der mit seinen, wie sich teilweise seine Stimme überschlagen hat oder er, wenn er in Rage war, schon fast gelispelt hat oder so undeutlich geworden ist, das hat er so gut rübergebracht. Also der war wirklich mit am besten. Ja. Und auch diese Szene, wenn Vader das erste Mal auf Tarkin trifft, ne, bei dem Palaster, und man kann in Mendelsons Augen richtig so die Angst sehen. Und jedes Mal, wenn Vader sich so ein bisschen so nach vorne beugt oder sowas, geht er zurück ein Stück und so weiter. Das war super geil. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, also wie gesagt, Mendelsohn ist also in dem ganzen Cast auf jeden Fall der beste Schauspieler und auch die beste, also ist auch die beste Figur. Ja. Aber selbst diese Figur ist nicht jetzt so krass eigentlich. Also sein ganzer Charakter besteht nur daraus, dass er Anerkennung dafür möchte, dass er diesen Todesstern da gemacht hat. Ja, schön, aber welche Star Wars-Figur ist denn krass? Also jetzt mal ehrlich. Also Han Solo ist auch nicht krass. Nein. Ja, aber gut, dann, aber man kann jetzt auch nicht sagen, okay, die sind alle scheiße, deswegen ist es okay, dass er kacke ist. Also ich kann ja trotzdem in einen Film gehen und erwarten, dass wenigstens seine Figur relativ gut charakterisiert ist. Und das ist hier meiner Meinung nach bei niemandem so. Und obwohl Ben Mendelsohn und ja gut, aber dann sag mir mal bitte, welche Star Wars Figur wirklich herausragend charakterisiert ist. Naja, oder das ist ein großes Manko von Star Wars, kann man auch sagen. Wenn kein Charakter einen Charakter hat. Also Im Vergleich zu, wir haben ja vorgestern. Oh, ey, bitte jetzt sagt mir nicht, dass du irgendwas das Tierwesen besser fandest. Ja, doch. Ja. Also Newt Scamander ist meiner Meinung nach dann 100-mal besser als jeder Charakter aus Star Wars. Newt Scamander geht mir auf die Nerven. Ja, mir nicht. Ich finde ihn super. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr viel angenehmer, als ich befürchtet hatte. Ich will nur sagen, also dass wir jetzt hier so alle Charaktere da auf Rebellenseite und die auf imperialer Seite und so loben, man muss trotzdem wissen, dass das nicht das Krasseste ist, was man hier gesehen hat. Also was schon fast interessant ist, ist, dass so in der gesamten Star-Wars-Reihe oft die mit dem meisten Charakter und mit denen man am meisten mitfühlt, oft Androiden und nicht menschliche Wesen sind, ne? In dem Fall ja auch wieder der die Witze macht und um den man trauert, der einzige, um den man quasi so ein bisschen trauern könnte, weil sie es schön gemacht haben und der nett war ja der Roboter, der mit ihnen unterwegs war. Mhm. In den alten waren C-3PO und R2-D2 auch die, bei denen man gehofft hat, hoffentlich gehen die nicht drauf. Das ist eigentlich immer so, finde ich. Ja, ich fand überhaupt ich fand es wieder lustig zu sehen, diese AT-ATs heißen die ja, ne? Mhm. Ja, aber das waren keine AT-ATs in dem Film. Das ist das war ein Vormodell, die heißen AT-ST oder sowas. Also, okay. Also AT-AT steht ja für Attack Tactical irgendwas jedenfalls. Und quasi die Version, die du in Rogue One siehst, ist eine Vorversion von den AT-ATs. Und die sind eigentlich nur dazu da, glaube ich, Baumaterialien zu transportieren oder sowas in die Richtung. Was ich aber bei Rogue One auch wieder so lustig fand, habe ich zu Stefan auch gesagt. Ich fand es schön, dass sie viele von diesen, oder so viele sind es ja nicht, aber dass sie diese Maschinen so tierartig darstellen und dass die alle teilweise so niedlich aussehen. auch dieses die fliegen doch, ich weiß nicht, gibt es bestimmt auch einen Namen dafür, dieses Fluggefährt, was aussieht wie eine Schildkröte. Fluggefährt, das aussieht wie eine Schildkröte? muss ich dir ein Bild schicken. Ich glaube, das ist das, womit sie dann am Ende auch landen, beziehungsweise die Invasion da starten. Ich glaube, das ist das. Wenn du dir das anschaust, dann sieht es auch wieder aus wie eine Schildkröte. Meinst du vielleicht die Y-Wings? Nee, keine Ahnung, ich glaube nicht. Egal, ich schick dir das. Fand ich auf jeden Fall lustig, dass die alle so tierisch aussehen. Ich glaube, du meinst die Y-Wings. Also bin ich sicher. Ja. Gut, weiter im Text. Ich würde mich unfassbar nach Rogue One jetzt über einen Film freuen aus imperialer Sicht. Das fände ich super geil. Ja, wirklich. Und, ja. Das wäre super interessant, das Ding mal zu machen irgendwie. Weil die imperialen Truppen ja natürlich sich nicht als böse sehen, sondern sich als gute quasi in dem ganzen Kontext. Das ist ja klar. Und weil ich finde, das der viel interessante Stuff auf der Seite tatsächlich. Mhm. Also jetzt, das ist mir in Rogue One nochmal sehr, sehr klar geworden. Und ich habe mich übertrieben darüber gefreut, dass sie die Darth Vader-Szenen nicht verkackt haben irgendwie. Weil das ist so. Also man muss ja auch, man muss ja auch ganz klar sagen, Darth Vader ist für diesen Film eigentlich egal. So, also man hätte beide Vader-Szenen nehmen können, über die Schulter werfen und ist, also. Ne, also es hätte alles noch Sinn ergeben. Du hättest ihn einfach rausschneiden können, ist gar kein Problem. Dass er drin war, war schlichtweg einfach nur Fanservice, nichts anderes. Aber wie sie es dann doch gemacht haben, fand ich ultra geil, weil vor allem bei keiner Figur besteht wahrscheinlich mehr die Chance, die größte Menge an Menschen einfach, dass sie dich hassen dafür, wenn du es verkackst. Und das hat Gareth Edwards halt zum Glück grandios gemacht, vor allem die zweite. Hm. Ja. Ja, wollen wir noch mal ein bisschen auf die Schlacht an sich eingehen und auf die großartigen Bilder, weil das ist ja eigentlich wirklich das, was im Gedächtnis geblieben ist, beziehungsweise eigentlich das, was wir alle so als herausragend beachtet haben. Ich muss sagen, dass ich die letzten 50 Sekunden mit Vader noch herausragend fand. Weil das einfach so on point war und dass sie endlich das gezeigt haben, was alle immer sehen wollten und ja. Also ich war überrascht, wie die es geschafft haben oder wie er es geschafft hat, es so zu inszenieren, dass ich, der damit eigentlich sonst nicht so viel anfangen kann, es auch krass fand, als Vader sein Lichtschwert angemacht hat. Ja. Also diese Sekunde, und ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil vorher keine Lichtschwerter vorkamen im gesamten Film und es dadurch so wirkte, als wäre das so eine. Und da könnt ihr mir dann nochmal sagen, wie das ist, als wäre das so eine Macht, die so wenige haben, dass es sowas, weiß ich nicht, was gewöhnliches ist. Keine Lichtschwerter. Ich glaube, es gibt zu der Zeit einfach keine Lichtschwerter. Ja. Naja, also es ist ja auch so eine Sache, und zwar, dass, wenn du jetzt mal Luke Skywalker in Teil 6 aus der Rechnung rausnimmst, der auch da noch lange nicht relevant war, es gibt ja nichts Mächtigeres in der Welt von Star Wars als Darth Vader zu diesem Zeitpunkt. Und gab es auch nicht für 15 Jahre. Und in den Büchern, die sie auch als Kanon quasi akzeptiert haben, steht auch drin, wie man vor Darth Vader halt einfach nur fliehen konnte. Also da gab es nichts zu gewinnen so. Und das wollten ganz viele Fans immer schon sehen, halt wie die Rebellen einfach nichts anderes können, als so lange aufhalten, wie geht, aber eigentlich werden sie halt alle abgeschlachtet, mehr oder weniger. Mhm. Und genau das ist es ja. Darth Vader macht sein Lichtschwert an und alle Leute in diesem Gang wissen, dass sie tot sind. So, und es ist ja auch, keine Ahnung, die Szene, ich habe mich, glaube ich, 20 Mal angesehen oder was, dauert 50 Sekunden. So, das muss man sich mal vorstellen. Gerade mal 50 Sekunden. Und das ist so geil durchchoreografiert und jeder Move von ihm, er kämpft ja auch genauso wie in 4, 5, 6. Also das haben sie auch so krass gut übernommen. Und ich glaube, er tötet da irgendwie 20 Leute in 50 Sekunden oder sowas. Und auch relativ hart. Also ich glaube, da mussten sie schon ein bisschen gucken, um das noch mit PG-13 durchzubekommen, mehr oder weniger. Deswegen hatte das so eine Auswirkung auf die Rebellen, die alle in diesem Gang waren, weil wenn Darth Vader da ist, sind sie alle tot. Aus Ende. Na. Ja. Aber jetzt können wir über die Schlacht reden. Ja, da ist mir halt ein Bild im Kopf geblieben, wo sie den einen Sternzerstörer in den anderen rammen, ja, um das Schutzschild da zu zerstören. Mhm. Ich fand's auch krass, diese eine Szene, wo die, glaube ich, aus dem, wie sagt es, aus dem, wenn die so ganz schnell fliegen. Lichtgeschwindigkeit. Und dann, ja gut, mit Lichtgeschwindigkeit und dann plötzlich einfach auftauchen. Da. Ja, das war super geil. Das war so geil, weil das auch halt genau wie in Star Wars 4 und Star Wars 6 war und so weiter. Das war halt echt, das war super fett, als plötzlich diese gesamte Rebellenflotte mit exakt den gleichen Schiffen wie in 4 und 6 und so weiter plötzlich ankommt. Hm. Ja, das war schon sehr, sehr fett. Das waren ja auch die Leute, ja, die haben sie reingemorft. Fliegern, ja, die waren ja dieselben wie aus 6. Nee, wie aus 4. Nee, genau. Ja. Genau, da haben sie teilweise ungenutztes Material genommen oder sowas und wieder reingebaut in die Flieger. Das ist auch schon eine Verneigung wert. So. Ich frage mich immer, ob die Leia-Szene am Ende hätte sein müssen. Aber gut, wenn sie Tarkin in echt einigen Szenen einbauen, dann kann man den Schritt natürlich auch noch gehen. Aber ja. Also ich habe eigentlich erst erwartet, als Leia denn da stand, dass man so eine Hand von ihr sieht oder sowas. Aber nee, sie gehen ja echt volle Kanne rauf. So, das ja. Wobei, da muss ich auch sagen, das habe ich auch im Film schon ein paar Mal aufgeregt über diesen Tarkin. Weil, also es ist natürlich das Beste, was heute geht. Aber man merkt es halt trotzdem. Natürlich. Also vor allem, wenn er sich bewegt, ja. Ist es so, wird die Illusion so zerbrochen, dass, also mich hat das wirklich gestört. Da hätte ich es vielleicht sogar lieber gesehen, wenn er gestanden hätte, war es auch alles okay. Aber in dem Moment, wo er sich bewegt hat, es war so hakelig, das war nicht natürlich, das war alles irgendwie, hat meiner Meinung nach nicht so gepasst. Hätte ich es besser gefunden, wenn sie ihn mehr im Dunkeln gelassen hätten oder so. Ja. Also ich weiß halt nicht, wie wichtig dieser Charakter jetzt war, dass er da ist. Also naja, also Tarkin ist in Star Wars 4 schon sehr, sehr, sehr relevant. So, ja. Also der ist schon wichtig und hat auch eine Menge Leinwandzeit und so weiter. Es macht so einen, also es, man hätte auch komplett ohne ihn, es wäre auch komplett ohne ihn gegangen, aber es war schon nett, sagen wir mal so. Also ich habe mich nicht dran gestört, zu sehen, dass es CGI ist, also so viel kann ich sagen. Nö, also bei ihm auch gar nicht, bei Leia vielleicht ein bisschen, weil die sah halt echt ein bisschen scheiße aus. Ja. Aber meine Güte. Das war eine Aufnahme, die 3 Sekunden steht. Also darüber rieche ich mich jetzt nicht ewig auf. Ja. Ja. Aber stirbt Tarkin in Teil 4? Tarkin stirbt meiner Meinung nach, ja. Ich will so, keine Ahnung. Vader wirkt da so viele Leute, ich weiß immer nicht. Ach nee, Tarkin ist im Todesstern. Genau. Okay, ja, dann ist er auf jeden Fall tot. Ja, und sonst... Was kann man noch sagen? Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, wenn ihr da noch was zu habt, weil ich bin ja nicht so der Star Wars-Mensch, ich kann sagen, ich fand halt die Bilder toll. Das hatten wir jetzt schon ganz oft. Die letzte Stunde fand ich gut. Die Dialoge, um es nochmal abschließend zusammenzufassen, Dialoge fand ich teilweise zu plump. Die Auflösung dann am Ende, dass sie da auf dem Turm da noch rumhampeln und er dann noch von hinten ihn erschießt, fand ich ein bisschen, mussten halt irgendwie zu einem Abschluss kommen. Aber wenn sie eh alle in die Luft gehen, dann hätten sie es auch gleich dort enden lassen können. Und dann hätte meinetwegen auch Mendelssohn quasi das hinkriegen können oder wie auch immer, wäre dann auch egal gewesen. Die Szene mit dem Sonnenuntergang fand die Idee gut und ich fand es auch inszenatorisch sah es schön aus und so weiter. Ich fand es aber ein bisschen übertrieben, wie sie dann dahin humpeln, so beide. Das war mir ein bisschen zu übertrieben. Das wirkte dann schon wieder so irreal. Alles hat mir oft gefehlt. So dass es ein bisschen realer wirkt. Okay. Was ich auch witzig fand, war, wo sie dann losgeflogen sind und sie dann, wo dann gefragt wurde, welches Schiff sie sind. Rogue One gesagt hat. Natürlich muss der Titel irgendwo herkommen, aber ich störe mich immer dran, wenn sie den Titel so extra nochmal im Film sagen, weil dann immer dieses Ding ist, sie haben es gesagt. Es war ja auch so bei den Tierwesen, wo sie es am Ende nochmal sagt. Oder bei jedem Hobbit-Teil. Übrigens, ich habe ganz kurz abseits davon, ich habe vor, mit Stefan jetzt endlich mal innerhalb der nächsten 2 Wochen Herr der Ringe zu schauen. Nur mal so. Ja. Und dann vielleicht... Ach, das wird doch nix. Sprechen wir das dann auch nochmal an irgendwann. Nee, ich will nicht mit Staffeln über Herr der Ringe reden. Da reg ich mich nur auf, das weiß ich jetzt schon. Ja. Na, ich sag ja nichts Schlechtes dagegen. Ich bin nur völlig leidenschaftslos bei dem Thema. Das ist mir einfach so egal. Dein ganzes Leben ist völlig leidenschaftslos. ja, wollen wir dann vielleicht jetzt hier noch eine abschließende Wertung geben und damit abschließen? Ja, gut, nicht, ich brauche es nicht. Nicht abhacken, abschließen. Ja. Ich brauche jetzt die Punkte nicht nochmal aufzuzählen, habe ich ja gerade gemacht. Und es geht mir wahrscheinlich wie, es geht mir ja genauso wie euch auch, weil wir stimmen ja hier in allen Punkten überein. Jetzt muss man halt die erste Hälfte und diese schlechten Punkte gegen die guten Punkte abwägen. Hm. Das eine ist halt, sieht halt top aus und ist überragend. Das andere ist halt teilweise Müll oder so, naja. Also ich muss sagen, ich habe eure Punkte, ich kenne die gar nicht, ja, was ihr gegeben habt. Also ich würde eine 7 oder 7,5 geben, so ja, in den Dreh. Oh. Ja, 7,5 ist gut. 7,5 würde ich auch sagen. Ja. Ja, können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen. Ja. Okay. Okay, na dann beenden wir es hiermit. Genau. Nichts mehr zu sagen. Ja, gut. Dann im nächsten Podcast mal schauen, worüber wir reden. Ach so, wir wollen ja eigentlich... Über die Tierwesen, oder? Wir müssen noch ja, über fantastische Tierwesen können wir gemeintwegen gerne reden. Und es wird natürlich irgendwann demnächst auch noch einen Jahresrückblick geben, glaube ich, können wir sagen. Ja. Okay, aber weil schon ein bisschen her ist, wollen wir fantastische Tierwesen jetzt einfach ranklatschen? Ja, können wir auch machen. Ja? Nein? Passt ja jetzt nicht so wirklich, oder? Nee, das passt jetzt nicht, genau. Dann, wieso passt es nicht? Das hier bleibt Star Wars Podcast, wenn, dann können wir ja nochmal eine extra 20 Minuten über fantastische Tierwesen. Und dann haben wir eine extra Folge fürs Wochenende. Ja, wir reden okay. Noch dann, oder beim Jahresrückblick reden wir nochmal länger über den. Oder so. Okay. Ja, dann lass uns beim das ist eine gute Idee. Dann lass uns bei dem Jahresrückblick drüber reden. Ja. Alles klar. Na dann. Dann chill mit Öl, ne? Macht's gut. Ciao, ciao.